Zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas und zum 90. Gründungstag des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus fanden jüngst in Großbritannien und Uganda Seminare und in Guinea Leseveranstaltungen statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern teil. Die Redner betonten auf den Veranstaltungen, die Partei der Arbeit Koreas sei eine revolutionäre Partei vom Juche-Typ, die die ruhmreichen Traditionen des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus fortsetze. Dann schätzten sie die unvergänglichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um den Aufbau und die Führung der Partei hoch. Anlässlich des 19. Jahrestages der Wahl des Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas und des 71. Gründungstages der PDAK gaben am 1. und 3. Oktober der Generaldirektor des Verlages Mit Tarmo und der Direktor des Homöopathie-Instituts in Myanmar jeweils eine Stellungnahme ab.